Da vorne ist schon der linke Gipfel. Dort, hinter den Büschen, sollten wir uns erstmal verstecken und das Tal dahinter genau beobachten. Die Erzählungen besagen, dass gleich hinter diesem Berg das Tal der Piratenerschwörnchen beginnt. Wir müssen also auf der Hut sein. Diese Wesen können sehr hinterlistig sein und sich gut verstecken. Und Malia, sobald... Ja, sobald du auch nur einen von denen siehst, hörst oder sogar riechst, rennst du sofort weg und lässt mich arme Malia hier zurück. Ich würde dich natürlich mitnehmen. Lass uns jetzt aber bitte nur noch flüstern, ja? Es heißt auch, dass die Piratenerschwörnchen überall um ihre Lager herum Posten aufgestellt haben. Außerdem sollen sie sehr gute Ohren haben. Sie hören alles und jeden, der sich ihnen nähert. Alles und jeden, verstehe. Ich möchte wetten, dass auf der anderen Seite wieder nur ein weiteres verlassenes Tal auf uns wartet und die ganze Reise umsonst war. Ah, da ist ja schon der Gipfel. Jetzt können wir uns erstmal ausruhen. Nein, rasten will ich hier nicht. Malia, hörst du das? Oh nein, sie haben uns sicher schon gesehen. Lass uns nur schnell hier verschwinden, ja? Nein, Malik, ich bin nicht den ganzen weiten Weg mit dir hierher gewandert, um dann wegen ein paar Trommeln in der Ferne umzukehren. Da sind die Büsche. Dahinter haben wir Schutz und können uns erstmal ein Bild machen. Oh, Malia, wenigstens habe ich vor der Reise noch mein Testament gemacht. Bist du ein Pinguin oder ein Angsthase? Na los, leg dich neben mich und sieh dir das mal an. Was zum... Sind das deine berühmt-berüchtigten Piraten-Eichhörnchen? Ein Dutzend halbnackter, 30 cm großer Feldtierchen, die singend um das Lagerfeuer tanzen? Vergiss die Trommler nicht und die vielen anderen, die sich versteckt halten. Die da unten sollen uns sicher nur ablenken, sodass sich die anderen für den Angriff wappnen können. Genau. Aber sei jetzt mal bitte still. Ich möchte auch verstehen, was sie da singen. Es war Blue, dem das Tal auf einmal zu eng war. Das Paradies, wie sie es nannten, war zwar wunderbar. Bleib doch hier, hier bist du sicher, hier kann dir nichts geschehen. Doch Blue sagte nur, ich muss auch mal was Neues sehen. So zog er Haus in die weite Welt, mit Gitarre, aber ohne Geld. Das Lied im Ohr von früher Zeit kam da wie bestellt. Sing ein Lied, wenn du traurig bist, wenn man singend schnell die Zeit vergisst. Bist du betrübt, dann hör den Ruf, sei ganz du selbst und fühl den Groove. Die Tage vergingen, Blue kam in einen verlassenen Wald. Ganz allein gelassen saß dort eine dunkle Gestalt. Blue kam näher, da sah er schon einen heulenden Wolf. Er sagte, keiner traut sich an mich heran und spielt mit mir Golf. Weißt du was, sagte Blue, was ich immer sing, wenn's mir mal nicht gut geht. Er nahm die Gitarre, sie sangen zusammen von früh bis spät. Sing ein Lied, wenn du einsam bist, wenn man singend schnell die Zeit vergisst. Bist du betrübt, dann hör den Ruf, sei ganz du selbst und fühl den Groove. Zog weiter und half den Leuten, wo immer er auch war. Half Biber, Händchen, Papageien und einer ganzen Vogelschar. Doch als er eines Tages zur Pappnasensiedlung kam, sang er ganz allein, nur einer war da, der ihn gefangen nahm. Was das Haus mit der fröhlichen Herumtreiberei, ach Mann. Doch die Leute, denen er einst half, befreiten ihn mit Geschrei. Sing ein Lied, wenn du in Not bist, wenn man singend schnell die Zeit vergisst. Bist du betrübt, dann hör den Ruf, sei ganz du selbst und fühl den Groove. Tolles Lied, was? Hallo, ich bin Rudi Knopper. Hey, ich bin die Luna. Howdy, und ich heiße Jo. Hey, nicht gleich wegrennen, wir beißen noch nicht. Wir sind ganz zahm. So zahm? Wie Eichhörnchen nun mal sind. Und wer seid ihr? Was geht euch das denn an? Schleicht euch hier einfach so an fremde Leute ran. Ihr wollt uns doch nur ausrauben und verschleppen, damit ihr Lösegeld verlangen könnt. Aber nicht mit mir. Malia! Reg dich ab, Malik. Oh, hallo, ich bin die Malia und das ist Malik. Ihr habt uns aber gerade einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Warum habt ihr euch denn angeschlichen? Angeschlichen? Ich schaukel hier schon die ganze Zeit auf dem Berg. Habt ihr mich denn nicht gesehen? Ah, ich weiß. Bei der Musik da unten vergisst man die ganze Welt um sich herum ja auch ziemlich schnell. Das passiert mir auch hin und wieder. Wir wollten euch nicht erschrecken. Tut uns leid. Wir wollten hier oben nur den Rute besuchen und ihn fragen, ob wir nach ihm auch schaukeln dürfen. Da er aber so beschäftigt war, sich an euch einzuschaukeln, haben wir uns erst einmal an den Busch hier gesetzt und entspannt. Ihr kommt nicht aus der Nähe, oder? Wollt ihr vielleicht mit herunterkommen? Dann zeigen wir euch unser Dorf. Da am Lagerfeuer können wir euch dann auch unsere Familie vorstellen. Psst, Malia. Ich traue diesen Typen nicht. Sie verstellen sich sicher nur. Komm schon, die sind doch ganz drollig. Ich gehe jetzt jedenfalls darunter. Kommst du mit? Der Weg zum Tal hinab ging schneller als erwartet, denn die drei Eichhörnchen ließen sich immer wieder ins Gras fallen und kullerten den Berg einfach herunter. Malia, die nichts mehr hasste, als Berge herunterzustapfen, ließ sich nicht bitten und rollte einfach mit. Nur Malik schlich hellwach und zitternd den Berg herab und zuckte bei jedem kleinen Stein zusammen. Da die drei Eichhörnchen nicht so lange warten wollten, rannten sie schnell zu ihm herauf. Eigentlich wollten sie ihn nur bitten, ein wenig zügiger zu laufen, doch von den drei vermeintlichen Piraten verängstigt, stolperte Malik, fiel ins Gras und fing ebenfalls an, loszurollen. Leider sind Beine und Arme bei Pinguinen so kurz gebaut, dass er nicht mehr aufstehen und wegrennen konnte. So musste Malik, ob er wollte oder nicht, den ganzen Berg herunterrollen und kam fast zeitgleich mit den anderen im Tal an. Die Eichhörnchen waren schon ein merkwürdiges Volk. Ihre wenigen Hütten um die Lagerfeuerstelle herum waren allesamt bunt bemalt und zeigten Bilder von musizierenden, spielenden und lachenden Eichhörnchen sowie ganz vielen anderen Tieren. Sogar Pinguine waren auf einer der Hütten zu sehen. Bunte Haarbänder und Blumen schmückten das Fell der meisten Leute hier. Nach blutigen Waffen und Schiffen mit Piratenflagge suchte man hier allerdings vergebens. Als die beiden Freunde näher kamen, hörten die Musikanten am Lagerfeuer sogleich auf zu spielen, liefen ihnen entgegen und umringten sie freudig lachend. Darf ich vorstellen? Meine Familie! Hallo! Sicher seid ihr von der langen Reise hierher erschöpft. Setzt euch doch erst einmal. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch in die Hängematten da hinten legen. Oh, danke, sehr freundlich. Aber ich denke, dass uns diese Holzstämme hier erst einmal reichen werden. Ihr werdet sicher hungrig sein. Leider zählen Fische hier nicht zu unserem Speiseplan. Als Ersatz haben wir aber eine große Auswahl an Nüssen, Obst und Kräutern anzubieten. Greift einfach zu und lasst es euch schmecken. Das ist aber nett. Wir wollen Ihnen aber keine Umstände machen. Ach, das ist kein Problem. Wir freuen uns immer über Gäste. Und sage doch bitte du zu uns, ja? So alt sind wir ja auch nicht, dass wir gesiezt werden müssten. Malia, ich würde dann lieber nicht reinbeißen. Es heißt, dass die Piraten da schon gerne auch das Essen ihrer Feinde vergiften. Habe ich da gerade vergiften gehört? Ich bitte dich, das ist alles frisch gepflückt und gesammelt. Sehr gesund, nahrhaft und lecker. Aber bitte, zwingen kann ich dich ja nicht zum Essen. Aber vielleicht überlegst du es dir ja nochmal. Seid ihr denn auf der Durchreise? Oder wolltet ihr uns einfach mal besuchen, ihr beiden? Naja, wir waren eigentlich auf der Suche nach den bösen und gefährlichen Pirateneichhörnchen, die unseren König gestohlen haben sollen. So wird es zumindest bei uns behauptet. So ist es auch. Was? Pirateneichhörnchen? Pirateneichhörnchen gibt es ja sicher nicht. Oh, ey, Luna, dass es sie gerade nicht gibt, das stimmt. Doch sie waren hier, vor vielen Jahren. Wirklich? Yep, vor 15 Jahren oder so. Ich war noch halb so groß wie jetzt. Da gab es hier einige. Zu Fasching. Ja. Jedes Jahr machen wir hier so ein großes Faschingsfest zusammen mit den Flughörnchen aus dem Nachbardorf. Immer mit anderen Themen. Und da kam auch mal das lustige Thema Piraten-Eichhörnchen dran. Drei ganze Tage haben wir uns piratisch geschminkt, piratisch geradet und Piratenspiele gemacht. Das war ein Spaß. Allerdings nur hier. Und dass wir da einen König der Pinguine gemopst haben sollen, das wäre mir neu. Aha, daher kommen also diese absurden Geschichten über Pirateneichhörnchen. Was? Das ist echt bis zu euch da runtergedrungen? Irre! Aber wenn es keine Pirateneichhörnchen waren, wer ist dann für das Verschwinden unseres Königs verantwortlich? Naja, wie ich bereits sagte, gab es ja mal Pirateneichhörnchen bei uns. Seit wann ist denn euer König verschwunden? Seit ein paar Tagen erst. Dann werden wir es sicher nicht gewesen sein können. Die letzten Tage waren wir nämlich alle hier und haben unser neues Musikstück geprobt. Gibt es denn noch irgendwo anders Eichhörnchen oder sogar Pirateneichhörnchen? Nein, Eichhörnchen gibt es nur noch ganz wenige auf der Welt. Seitdem der Mensch und besonders diese Pappnasen sich hier überall breit machen und unsere schöne Natur kaputt machen, ist unser Bestand stark zurückgegangen. Was? Die Pappnasen waren auch hier? Ja. Hin und wieder schauen sie hier vorbei, gaffen uns an und nehmen sogar einige von uns als Haustiere mit. Als wäre das nicht schon schlimm genug, meinen sie auch noch, uns nachmachen zu müssen. Sie setzen einfach eine Maske auf und behaupten dann, mehr Eichhörnchen zu sein, als wir selber. Mit der Begründung wollen sie uns dann sogar unseren Lebensraum streitig machen. Oh Mann, ich dachte schon, dass wir uns auch noch mit denen ablagen müssen. Malja, ich glaube nicht, dass wir hier finden, was wir suchen. Wir sollten besser noch heute heimreisen. Nivi macht sich sicher schon große Sorgen. Ihr wollt schon wieder gehen? Schade. Aber wenn das mit eurem König geklärt ist, kommt ihr uns doch wieder besuchen, ja? Auch wenn es hier ziemlich nett ist, kann man sich hier schon ganz schön einsam fühlen. Claro, ihr könnt uns natürlich auch jederzeit besuchen kommen, wenn ihr wollt. Oh, ich glaube, das wird nicht gehen. Die Antarktis ist doch viel zu kalt für Eichhörnchen. Aber danke trotzdem.